Deutschland fährt deine Straßenbahn entlang. Mit ein paar jungen Männern, die haben Springerstiefel an. Ein ganz normaler Morgen, denkt auch eine alte Frau. Warum es heute so still ist, weiß auch sie noch nicht genau. Noch nicht genau! Steigen ein paar Leute zu. Plötzlich zerreißt ein Schrei diese himmlische Ruhe. Einer mit diesen Stiefeln hat ein Mädchen einfach getreten und schreit den anderen Fahrgästen zu: Jetzt fang schon mal an zu beten. Fangt an zu beten! Doch hinten aus der Ecke erscheint eine weibliche Gestalt. Sie stellt sich vor das Mädchen, die Fäuste festgeballt. Die jungen Männer schubsen sie, doch die Frau bleibt unerschrocken. Der Sturz zu Boden kam ganz schnell und hat ihr das Becken gebrochen. Einfach gebrochen! Bei hat man's dann noch erfahren. Sie sei so unglücklich gestürzt vor einigen Tagen. Das Mädchen hat es nie gegeben, auch nicht die Männer mit den Stiefeln an. Da kann man doch mal wieder sehen, was eine Lüge alles anrichten kann.